Kundgabe 3326. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.11.1944. Gott offenbart sich. Verheißungen. Mein Wille wird euch kundgetan, die ihr mir, euch hingebet und mir dienen wollt. Denn ich spreche selbst zu euch, jetzt und alle Zeit, wie ich stets zu den Menschen gesprochen habe, die sich durch Liebeswirken fähig machten, meine Stimme zu vernehmen. Ich war im Wort unter ihnen und werde bei den Menschen immer weilen im Wort bis an das Ende der Welt. Denn dies habe ich den meinen verheißen, dass ich mich ihnen offenbaren werde, so sie mich lieben und meine Gebote halten, dass ich sie in die Wahrheit leiten werde und dass sie meinen Geist empfangen sollen. Mein Geist aber ist mein Wort. Mein Geist ist ich selbst. Und also bin ich selbst bei denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Und sie können daher auch mein Wort vernehmen, unmittelbar von mir, denn ich offenbare mich durch die innere Stimme und gebe ihnen meinen Willen kund. Und so vernahmen meine Jünger meine Stimme. Ich war im Wort bei ihnen, nachdem mein Erlösungswerk vollbracht war. Sie hörten mich, wenngleich ich nicht leiblich unter ihnen weilte. Und sie zeichneten das Wort auf, weil dies mein Wille war. In aller Reinheit gaben sie das wieder, was sie durch die innere Stimme vernommen hatten. Denn mein Wort erklang in ihnen klar und deutlich, so dass sie stets und ständig um meinen Willen wussten. Und dieses Wort leiteten sie der Menschheit zu, auf dass mein Wille allen verkündet wurde, auf dass sie diesen Willen befolgen und also selig werden konnten. Die Zeit aber hat dieses mein Wort nicht rein und unverbildet erhalten. Es ist nicht alles mein Wort, was als solches den Menschen nahegebracht wird. Es hat Veränderung erfahren durch zusätzliches Menschenwerk, das zu trennen von der reinen Wahrheit, von dem von mir zur Erde geleiteten Wort, nur denen möglich ist, die wieder selbst das Wort vernehmen können, durch Liebeswirken und den Willen, mir zu dienen. Niemals wird mein Wort vergehen können. Immer wird die reine Wahrheit bestehen. Sie wird erhalten bleiben bis in alle Ewigkeit. Menschenwerk aber ist nicht von Bestand. Was also dem menschlichen Vernichtungswillen anheimfällt, was durch Verfügungen und Gebote kraftlos und unwirksam wird, das ist menschliches Beiwerk. Denn was von mir ist, das ist unvergänglich und wird alles überdauern. Ich aber strebe eine Reinigung dessen an, was als mein Wort den Menschen dargeboten wird und nicht mehr voll und ganz dem Wort entspricht, das aus mir ist, das meine Jünger von mir empfangen haben. Und darum leite ich das Wort wieder unmittelbar zur Erde. Ich offenbare mich von Neuem und suche mir wieder meine Jünger aus, die ich durch meinen Geist in alle Wahrheit leite. Denn ich werde immer im Wort unter den Menschen sein und ihnen das Brot des Himmels reichen, und sonderlich dann, wenn sie darben und es ihnen an geistiger Speise mangelt, an einer Kost, die ihre Seele beleben soll. Dann öffne ich den Quell, dem das lebendige Wasser entströmt. Ich speise und tränke die Menschen, indem ich ihnen Nahrung aus den Himmeln darbiete. Mein Wort, mein Fleisch und mein Blut. Wer will mich daran hindern? Wer will mein göttliches Geisteswirken als beendet annehmen mit dem Wort, das meinen Jüngern geboten wurde? Ich bleibe bei euch bis an das Ende der Welt. So lautet meine Verheißung. Warum soll ich nicht sprechen mit den Meinen, so ihr Herz danach verlangt? Und ihr Menschen benötigt mein Wort, das euch immer wieder meinen Willen kundtun soll. Denn es hat das Wort die Kraft verloren, so es nicht mehr rein den Menschen dargeboten wird, so wie es einst meine Jünger von mir vernommen haben. Ihr Menschen aber brauchet die Kraft, die meinem Wort entströmt. Und also gebe ich euch wieder die reine Wahrheit. Ich steige im Wort erneut zur Erde und werde überall dort ertönen, wo liebewillige und liebefähige Menschen sich mir zum Dienst anbieten und nach innen horchen, um mein Wort zu vernehmen. Und diese sollt ihr anhören, denn sie vermitteln euch die reinste Wahrheit. Sie geben euch meinen Willen kund. Und sie weihen euch in ein Wissen ein, das nur ich selbst durch mein Wort zur Erde leiten kann. Und darum glaubet, dass ich immer und immer wieder zu den Menschen spreche und im Wort bei ihnen bin. Amen.